Und zwar ergibt sich, dass sie irgendwie Vertreter der oben skizzierten ersten Auffassung sind. Sollten sie aber die zweite Möglichkeit der Problemlösung noch gar nicht bemerkt haben? Das ist höchst unwahrscheinlich. Denn war das christologische Problem einmal aktuell geworden, dann mussten sich die verschiedenen Möglichkeiten der Verständlichmachung ganz von selbst einfinden. Man bedenke Folgendes. Die Synoptiker bringen zum Ausdruck, dass durch die geheimnisvollen Vorgänge bei der Taufe ein Mensch, Jesus, Gottes Sohn wird. Lag da der umgekehrte Gedanke so fern, dass der schon vorexistierende Gottessohn, Logos, in Jesus Mensch geworden sei? Im Gegenteil. Einmal wieder angenommen, Jesus und überhaupt die Urchristen seien Persönlichkeiten der Geschichte, dann wäre den ersten Anhängern des Messias gerade die Vorstellung vom menschgewordenen Gott als Bestandteil der heidnischen Umweltreligion geläufig gewesen. Dass ein Gott herabstieg und Mensch wurde, musste ihnen eine mindestens ebenso vertraute Vorstellung sein wie die umgekehrte, dass ein Mensch zum Sohne Gottes erhoben wird. Versteckte Andeutungen verraten nun, dass auch schon die Synoptiker tatsächlich mit der späteren johannischen Problemlösung vertraut waren. Es handelt sich um die Stelle bei Markus 1,38 und Lukas 4,43. Hier wird als Ausspruch Jesu berichtet, denn dazu, also zu predigen, bin ich ausgegangen, beziehungsweise dazu bin ich gesandt worden. Und diese eigentümlichen feierlichen Wendungen in diesem Zusammenhange lassen durchblicken, dass auch den älteren Evangelisten der Gedanke des in die Welt gesandten Gottessohnes bekannt war. Das geht übrigens auch aus den Erzählungen des Matthäus und Lukas von der wunderbaren Empfängnis und besonders von der wunderbaren Geburt des Heilandes klar hervor. Denn hier herrscht die dogmatische Vorstellung, dass nicht erst durch die Taufe der Mensch Jesus zum Sohne Gottes erkoren wurde, sondern dass bereits in Bethlehem der Maria ein göttlicher Sohn geboren sei. Das heißt, dass etwas Göttliches, also Gottes Sohn, auf dem Wege vom Himmel zur Erde den geheimnisvollen Durchgang durch ihre Mutterschaft genommen habe. Wussten also bereits die Synoptiker um diese zweite christologische Problemlösung, warum haben sie, und zwar alle drei Synoptiker, dies Wissen so gewaltsam unterdrückt? Wie erklärt es sich, dass alle drei Synoptiker, die doch sonst so unbekümmert die ursprüngliche Überlieferung nach ihren Tendenzen oder den Gemeindetendenzen umkneteten, darin einig sind, in der Christologie eine gewisse, sehr naheliegende Auffassung fast völlig totzuschweigen? Diese Einigung wird zu einem unlösbaren Rätsel, wenn man noch in Anschlag bringt, dass die drei ersten Evangelisten nicht miteinander bekannt waren und jeder in voller Unabhängigkeit seinen Kollegen gegenüber ans Werk ging. Auf natürliche Weise ist diese Einigung nicht zu erklären. Es bleibt nur der Ausweg, dass auch hier eine künstlich erzeugte Erscheinung vorliegt, die sofort verständlich wird, wenn wir sie als Taktik der gelehrten Planung betrachten. Im Rate der gelehrten Fälscher ist beschlossen worden, die zwei Hauptlösungen der christologischen Problematik in der Evangelienmasse so zu verteilen, dass die Synoptiker die eine, Johannes aber die andere Seite allermeist hervorkehren sollten. Die Vorstellungen von Jesus Gottes Sohnschaft haben sich also nicht allmählich entwickelt, haben sich nicht nacheinander abgelöst, sondern sowohl die synoptische als auch die johannische Sonderanschauung der einen christologischen Grundidee wurden gleichzeitig konzipiert und von vornherein planmäßig angelegt. Von einer inneren Dynamik kann aber auch nicht etwa darum gesprochen werden, weil Johannes, das heißt die Fälscherkommission, den vorexistierenden Gottessohn näher charakterisiert als den Logos, das Wort, denn er hat ja damit der Grundidee keine neue Wesenheit abgewonnen, sondern ihr nur ein anderweitig aufgegriffenes philosophisches Etikett angehängt, um sich bei Philosophen in guten Geruch zu setzen. Den endgültigen Beweis für die systematische Fabrikation Insonderheit für den statischen Charakter der evangelischen Christologie schafft ein Vergleich der verschiedenen Fassungen der Taufgeschichte bei den Synoptikern und bei Johannes. Es lässt sich nämlich auch bei den für die christologische Problematik so ungemein wichtigen Erzählungen von der Jesustaufe die verräterische Taktik der dreifachen, ja vierfachen Variation nachweisen. Es geht um die geschichtliche Angabe, wer von den Beteiligten den in Gestalt einer Taube herabkommenden Heiligen Geist gesehen und wer die dabei vernehmbare Gottesstimme gehört hat. Bei Matthäus sieht nur Jesus den Geist, die Stimme richtet sich aber nicht an ihn, sondern an die anderen. Bei Lukas ist es umgekehrt. Jesus hört die Stimme und der in leibhaftiger Gestalt herabsteigende Heilige Geist wird von den Umstehenden gesehen. Markus modifiziert beide Berichte derart, dass Jesus sowohl den Geist sieht als auch selbst die Stimme hört. Und Johannes variiert noch einmal, indem er mitteilt, der Täufer sei es gewesen, der die Stimme hörte und den Geist herabsteigen sah. Dass hier, wie bei den früher angeführten Beispielen der Dreifachvariation, kein Zufall und ebenso wenig natürliche Entwicklung im Spiele gewesen ist, sondern dass planmäßige Konzeption, statische Konstruktionsarbeit sichtbar wird, das bedarf keines Wortes mehr. Als Wesenscharakter der gesamten Evangeliensubstanz ist also anerkannt worden, nicht natürliche Dynamik, sondern künstlich geschaffene Statik. Diese überall zutage tretende innere, kunstvolle Statik lässt keinen Zweifel darüber, dass das Evangelienmassiv kein natürlich gewachsener Geschichtsfels ist, sondern dass wir vor einem künstlich zusammengetragenen Dichtungserdhaufen stehen. Das bedeutet nicht etwa, der Kunsthügel sei zusammengesetzt aus Dichtung und Historie, sondern das will besagen, überhaupt keine Historie und durch Dichtung. In dem theologischen Bruderzwist über die dogmatischen Aussagen in den Evangelien haben daher weder die Liberalen noch die Orthodoxen recht. Die orthodoxe Partei ist zwar literarisch und relativ im Recht, denn die liberale Aufspaltung der Evangelien in historischen Kern und legendäre Schale wird immer nur durch Anwendung von Intuition und Willkür möglich. Aber faktisch und absolut haben auch die Orthodoxen Unrecht, denn der Kritik letzter Schluss lautet ja nicht, keine legendäre Schale, also alles echter Geschichtskern, sondern keine Historie, also alles Schale und Dichtung.